Hans Magnus Enzensbergers Hörspiel »Der tote Mann und der Philosoph« geht auf ein Fragment des wichtigsten chinesischen Schriftstellers dieses Jahrhunderts zurück, Lü Xun, 1881 bis 1936. Enzensberger hat diese chinesische Parabelskizze zu einer Komödie der Erkenntnis entwickelt, aus deren Dialogen ebenso viel Bosheit funkelt wie Poesie. Eine Philosophie des Zweifels, ein Spiel um Schein und Wirklichkeit. In der Hauptrolle hören Sie den großen alten Mann des deutschen Theaters, Bernhard Minetti. Hören Sie nun »Der tote Mann und der Philosoph« von Hans Magnus Enzensberger nach einer Skizze von Lu Xun. Mein Alter, vorwärts. Er will nicht mehr, der alte Klepper. Kein Wunder, seitdem ich mein Haus verlassen habe, nirgends ein Tropfen Wasser. Wenn das so weitergeht, verdursten wir beide noch. Hey, Hilfe! Ist hier niemand? Vielleicht hört mich jemand, wenn ich pfeife. Also weiter. Allmählich habe ich es satt, Chuang-Chu zu sein, der große Philosoph. Denn das ist kein Vergnügen. Ohne Wasser, ohne Proviant nutzt mir meine ganze Weisheit nichts in dieser wüsten Gegend. Ein Schmetterling müsste man sein. Eine Pfütze, ein Sumpf, besser als gar nichts. Schmeckt miserabel. Heute Abend wollte ich am Hof des Königs von Xi tafeln, bei Wein, Spanferkeln und frischen Melonen. Ich darf gar nicht daran denken. Ein Schädel? Wie kommt der hierher? Wie blank und sauber du aussiehst, alter Totenkopf. Was dich wohl hierher gebracht hat? War es die Habgier? War es die Feigheit? Oder war es die Verachtung aller irdischen Dinge? Hast du dich am Ende selber umgebracht, alter Feigling? Oder bist du verhungert und erfroren? Klingt hohl. Keine Antwort. Natürlich, ein Totenkopf kann nicht reden. Ich glaube, ich bin hier der Dumme. Macht nichts. Das Königreich Xi ist weit, ich bin müde. Mein Gaul will nicht mehr weiter. Ein kleiner Aufenthalt könnte nicht schaden. Außerdem bin ich neugierig, das ist mein Beruf. Ich glaube, ich werde den Gott des Schicksals rufen und ihn um einen Gefallen bitten. Er könnte diesen Unbekannten hier von den Toten auferstehen lassen. Das wäre eine kleine Unterhaltung in dieser Einöde. Wir könnten ein wenig plaudern, der Tote und ich. Und dann könnte jeder seines Weges ziehen. Wer weiß, was dabei herauskommt. Probieren kostet nichts. Ruhig, alte Kanaille. Ich spreche mit dem Gott des Schicksals. Sei gegrüßt, oh Gott des Schicksals. Chuang-Chu ruft dich, der Philosoph, der Patriarch von Yuan. Chuang-Chu, du elender Wurm, was fällt dir ein? Dein Bart ist schon ganz eisengrau und du bist immer noch voller kindischer Einfälle. Liebe Geister, wenn hier jemand kindisch ist und sich einmischt in Dinge, die ihn nichts angehen und die er nicht versteht, dann seid ihr es. Du solltest dich schämen. Nach dem Tod gibt es keine Jahreszeiten mehr. Keine Herren, keine Diener, weder Zeit noch Raum. Nach dem Tod ist alles eines. Die Toten sind frei, freier als der Kaiser von China. Nicht einmal das hast du kapiert. Und so etwas will ein Philosoph sein. Obwohl ihr zu den Toten gehört, seid ihr voller Eigensinn und voller Launen. Ihr solltet es besser wissen. Denn der Tod ist das Leben. Und das Leben ist der Tod. Die Herren sind Diener und die Diener sind die Herren. Bitte dich, Chuanchu, wenn du so weitermachst, werden wir dich schön blamieren. Ganz China wird über deine Philosophie lachen und der König von Xi wird dich von seiner Tafel jagen. Ha, ihr könnt mir gar nichts anhaben mit euren albernen Scherzen und teuflischen Grimassen. Seht ihr nicht, dass ich mir ein Edikt des Königs von Xi an den Hut geheftet habe? Er hat mich persönlich eingeladen. Ich pfeife auf eure Ratschläge. Was wollt ihr überhaupt von mir? Ich habe nicht euch gerufen, sondern den Gott des Schicksals. Das könnt ihr euch merken. Sei gegrüßt, o Gott des Schicksals. Ich rufe und beschwöre dich. Der Himmel ist blau, die Erde ist gelb. Die Welt ist wüst und durcheinander. Auf und unter gehen Sonne und Mond. Nur die Sterne rühren sich nicht. Chuanchu, der Patriarch von Yuan, ruft dich, o Gott des Schicksals. Erscheine! Chuanchu, was fällt dir ein? Warum rufst du mich? Hast du nicht Wasser gefunden für deinen Durst? Was willst du mehr? Bist du nie zufrieden? Der König von Xi hat mich rufen lassen. Deshalb mache ich diese Weiterreise. Das ist mir einerlei. Aber unterwegs habe ich in dieser öden Gegend einen Totenkopf gefunden. Und weil das mein Beruf ist, habe ich über ihn nachgedacht. Ich fragte ihn, was ihm zugestoßen sei, doch er wollte nicht antworten. Weil ich es aber über die Maßen gern wüsste. Darum bitte ich dich, o Gott des Schicksals, gib ihm sein Fleisch und seine Haut zurück und lass ihn von den Toten auferstehen, damit er mir sagen kann, was ihm passiert ist. Und wenn wir uns eine Weile unterhalten und ausgeruht haben, dann kann er meinetwegen nach Hause gehen. Das ist ein starkes Stück. So etwas muss ich mir anhören von einem hergelaufenen Philosophen. Willst du dich über mich lustig machen? Ich bin immerhin der Gott des Schicksals. Bedenk, Leben und Tod liegen in meiner Hand. Nämlich in der Hand des Schicksals. Und das Schicksal ist nicht dein Hampelmann. Du irrst dich, ehrwürdigster aller Götter. Denn das Leben ist nicht das Leben und der Tod ist nicht der Tod. Was soll das heißen? Ich will es dir erklären. Du willst es erklären, mir. Hör zu. Eines Tages träumte mir, ich sei ein Schmetterling. Und ich schwebte hierhin und dorthin, wo es mir gefiel. Doch als ich erwachte, war ich wieder Chuanchu, der Weise, und hatte eine Unmenge von Sorgen und Schulden am Hals. Und nun frage ich dich, wer ich eigentlich gewesen bin. Chuanchu, dem es träumte, er sei ein Schmetterling, oder ein Schmetterling, dem es träumte, er sei Chuanchu. Ein schönes Durcheinander. Verstehst du jetzt, was ich meine? Wie können wir wissen, ob dieser Totenkopf hier tot oder lebendig ist? Vielleicht bin ich Chuanchu, der Tote. Und dieser hier reitet munter durch die Gegend, unterwegs zu irgendeinem König, der ihn zu sich gerufen hat. Und wie willst du das herausfinden? Es käme auf einen Versuch an. Was für ein wirres Zeug du redest. Wenn du versuchst, ihn zum Leben zu erwecken, dann kann zweierlei passieren. Je nachdem. Je nach wem? Entweder er war lebendig, dann wird er sterben. Oder er war tot, dann wird er lebendig werden. Ehrwürdigster aller Götter, warum tust du mir nicht den Gefallen und versuchst es? In den alten Schriften heißt es, der Mensch solle Verständnis und guten Willen zeigen. Wenn man das aber schon von den gewöhnlichen Sterblichen verlangt, sollte es da nicht erst recht für die Götter gelten? Wenn es darum geht, das Blaue vom Himmel herunterzuschwätzen und aus der Weisheit einen Risotto zu machen, da bist du der Größte. Doch einen Toten wieder lebendig machen, das kannst du nicht. Du bist eben ein Mensch und kein Gott. Aber dafür hast du mich zum Lachen gebracht und deshalb... Also gut. Was ist passiert? Sei gegrüßt, mein Lieber. Wo bin ich? Hier, ganz einfach. Wer bist du? Du bist ein toter Mann. Was ist los? Das heißt, du warst ein toter Mann. Und jetzt werden wir ein bisschen plaudern. Ich bin neugierig, woran du gestorben bist. Was soll denn das heißen, gestorben? Eingeschlafen bin ich. Und jetzt bin ich aufgewacht. Aber was willst du eigentlich? Wo sind meine Kleider? Meine Kleider sind weg. Vor allem darfst du deine Gelassenheit nicht verlieren. Das ist das Allerwichtigste. Denn ohne Gelassenheit kannst du den Vater Weisheit nicht finden. Ich will meine Kleider wieder haben, meinen Schirm. Was für ein Schirm? Es war ein brauner Schirm aus Baumwolle. Immer mit der Ruhe, alles der Reihe nach. Kaum bist du von den Toten auferstanden, da schreist du schon nach deinem Schirm. Der ist gewiss schon längst zu Staub zerfallen, dein Schirm. Oder es hat ihn jemand mitgenommen. Aber ich bin splitterfasernackt. Und du willst mit mir plaudern. Wer bist du überhaupt? Solange es nicht regnet, brauchst du keinen Schirm. Sag mir lieber, wo du herkommst und wie du heißt. Ich heiße Young der Schuster. Ich komme aus dem Dorf Young. Und wie bist du in diese öde Gegend gekommen? Meine Verwandten wollte ich besuchen. Ich bin den ganzen Tag lang unterwegs gewesen. Und dann muss ich ein Nickerchen gemacht haben. Ich verstehe das nicht. Was ist aus meinen Sachen geworden? Wo ist mein Bündel? Du darfst dich nicht aufregen, mein Lieber. Sonst kommen wir keinen Schritt weiter. Vor allem möchte ich eines wissen. Aus welchem Jahrhundert stammst du? Ich glaube, du spinnst. Aus welchem Jahrhundert? Du hast einen Vogel. Es gehört sich nicht, einen Fremden zu beschimpfen, den man auf der Reise begegnet. Aber ich verzeihe dir. Denn du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. Ich bin nämlich Chuang Chu, der Weise. Ich nehme an, du wirst von mir gehört haben. Wer ihr seid, ist mir gleich. Aber gib mir meine Kleider wieder. Wie kannst du nur in einem solchen Augenblick an deine lächerlichen Lumpen denken? Hier geht es, weiß Gott, um wichtigere Dinge. So ein Rüpel, so ein Egoist, schreit hier herum, noch bevor er sich vorgestellt hat. Mein Schirm, mein Bündel, was geht mich dein Bündel an? Dabei weiß der Kerl noch nicht einmal, in welchem Jahrhundert er gelebt hat. Ich verstehe kein Wort. Das ist doch ganz einfach. Du brauchst mir nur zu sagen, was sich zu deinen Lebzeiten ereignet hat. Wo? In der Welt. In der Hauptstadt. Im Königreich von Shan. Woher soll ich das wissen? Und in deinem Dorf? Das wirst du mir doch sagen können. Was soll da schon passiert sein? Naja, bei uns kommt allerhand vor, das ist wahr. Gestern zum Beispiel hat es einen großen Krach gegeben. Die zweite Schwägerin hat sich mit der Großmutter gestritten. Und wenn das alles ist, fällt dir nichts Wichtigeres ein? Ein Unglück? Ein Krieg? Irgendetwas, das einen großen Aufruhr hervorgerufen hat? Einen großen Aufruhr? Ja. Vor 3 oder 4 Monaten, da hat es einen Aufruhr gegeben, weil die Geister der Verhungerten uns heimgesucht haben. Ihr wisst ja, wie viele bei der großen Hungersnot im letzten Jahr umgekommen sind. Und auf einmal waren sie wieder da. Sie sind um den Kornsprecher herumgeflogen, den Rabenturm. Das war ein Schrecken. Wir sind in unsere Hütten geflohen und haben uns versteckt. Und den Kindern haben wir Amulette um den Hals gehängt, damit sie nicht gefressen werden. Was sagst du da von einem Kornspeicher? Wir nennen ihn den Rabenturm. Und er steht erst seit ein paar Jahren. Das ist ja kaum zu glauben. Der Rabenturm ist unter den Shang-Kaisern erbaut worden. Das ist mehr als 500 Jahre her. Ich finde das äußerst interessant. Du bist also schon 500 Jahre lang tot. Herr, ich weiß nicht, wer ihr seid und was ihr wollt. Wir sind uns erst vor einer kurzen Weile begegnet. Aber eins will ich euch sagen. Ihr habt kein Recht, euch über mich lustig zu machen. Nur weil mir eine Viertelstunde lang die Augen zugefallen sind, soll ich jetzt tot und begraben sein. Das geht zu weit. Na schön, wenn du nicht kapieren willst, auch gut. Dann lassen wir es eben. Nur noch eine Frage, sei so gut. Wie bist du eigentlich eingeschlafen? Weißt du noch, wie das zugegangen ist? Ja, das muss heute früh gewesen sein. Ich komme hier an. Ich setze mich hin. Habe ich mich hingesetzt? Ich weiß nicht mehr. Ich erinnere mich dunkel. Ich glaube, ich habe einen Schlag auf den Schädel bekommen. Auf einmal wurde es mir schwarz vor den Augen und dann bin ich eingeschlafen. Hat es wehgetan? Ich glaube nicht. Fabelhaft. Wieso fabelhaft? Tut es euch weh, wenn ihr einschlaft? Allmählich verstehe ich, wie es zugegangen sein muss. Du bist ganz allein durch diese öde Gegend gewandert. Es war zur Regierungszeit der Shang-Kaiser vor 500 Jahren. Plötzlich hat dich ein Bandit überfallen. Er muss dir von hinten aufgelauert haben. Erst hat er dich umgebracht und dann hat er deine Sachen mitgenommen. Jetzt aber leben wir unter der Chu-Dynastie, verstehst du? Du kannst wirklich nicht erwarten, dass deine Kleider 500 Jahre lang hier im Sand rumliegen. Verstehst du mich jetzt? Ich verstehe nur eins, dass ihr eure blöden Witze auf meine Kosten macht und dass ich es satt habe, mir auf der Nase herumtanzen zu lassen. Ich bin ein unbescholtener Mann, bin Schuster von Beruf und zu meinen Verwandten unterwegs und meine Kleider will ich wieder haben. Es ist wirklich unbegreiflich, was für Spatzenhirne die Leute haben. Wer hat hier ein Spatzenhirn? Ich schlage die Augen auf und wen sehe ich? Euch. Sonst niemanden auf weiter Flur. Und dann stelle ich fest, dass meine Sachen weg sind. Wenn du es nicht gewesen sein willst, dann erkläre mir gefälligst, wer sie mir gestohlen hat. So kommen wir nicht weiter, mein Freund. Ich will dir erklären, was sich zugetragen hat. Auf meiner weiten Reise kam ich hier vorbei und sah einen Totenkopf im Sande liegen. Dieser Totenkopf warst du. Wie ich dich da so liegen sah, hat mich dein Los gedauert. Und so habe ich den Schicksalsgott angerufen und ihn gebeten, dir das Leben zu schenken. Er hat mich erhört und hat dich wieder auferstehen lassen. Das ist alles. Ihr redet wie ein Betrunkener. Ich habe den Eindruck, dass du mir nicht glaubst. Das ist bedauerlich. Wenn du wüsstest, wer ich bin. Ich bin nämlich Zhuang Zhu, der berühmte Weise aus Yuan. Und wann habt ihr gelebt, wenn ich fragen darf? Ich? Ja. Ich lebe jetzt. So? Ja. Und ich? Das habe ich dir doch erklärt, vor 500 Jahren. Wie soll ich dann von euch gehört haben? Du hast recht. Aber ich versichere dir, dass ich übernatürliche Kräfte habe. Ich pfeife auf eure übernatürlichen Kräfte. Ich bin kein Philosoph, sondern ein gewöhnlicher Flickschuster. Aber wenn ich euch so reden höre, dann scheint es mir, als wenn ihr ungereimtes Zeug von euch gebt, wie einer, der im Traume redet. Oder bin ich es, der träumt? Natürlich, das ist des Rätsels Lösung. Ich bin gar nicht aufgewacht, ich schlafe immer noch. Und es träumt mir, ich hätte einen Idioten getroffen, der sich für einen Philosophen hält. Was erlaubst du dir da? Ich werde dir Respekt beibringen. Hier hast du eine Ohrfeige, damit du siehst, dass ich kein Idiot bin, von dem ein Schuster träumt, sondern Zhuang Zhu, der Philosoph. Und hier hast du ebenfalls eine Ohrfeige, damit du siehst, dass ich kein toter Mann bin, sondern ganz lebendig. Das ist nun der Dank dafür, dass ich deinetwegen den Gott des Schicksals angerufen habe. Du verdankst mir dein Leben und statt, dass du mir nun erzählst, wie es sich unter den Kaiser der Chang-Dynastie gelebt hat, was für die Wissenschaft von der größten Wichtigkeit wäre, bietest du mir Ohrfeigen an. Leute wie dich sollte man gar nicht erst auferstehen lassen. Was nützt mir meine Auferstehung, wenn ich keinen Faden am Leibe habe? Soll ich vielleicht so vor meine Verwandten treten, nackt wie ich bin? Außerdem ist mein Bündel verschwunden. Ich glaube dir kein Wort. Wenn du ein Weiser bist, dann bin ich ein Schmetterling. Du mit deinen übernatürlichen Kräften. Ein Strauchdieb bist du. Entweder du gibst mir mein Zeug zurück oder ich schleppe dich ins nächste Dorf vor den Richter. Lass mich los! Du wirst mir meinen Rock zerreißen! Siehst du nicht, wie alt und dünn er ist? Wenn du nicht von allen guten Geistern verlassen bist, dann höre auf das, was ich dir jetzt erklären werde. Du solltest wirklich nicht unaufhörlich an deine Kleider denken. Die Kleider sind nicht das Wichtigste im Leben. Manchmal kommt es auf die Kleider an. Manchmal sind sie überflüssig. Die Vögel haben ihre Federn, die Tiere haben ihr Fell, aber die Gurken und die Melonen kommen splitternackt zur Welt. Und wie ist es mit den Menschen? Urteile selbst. Deshalb sagt der Weise, eines ist das Richtige. Aber das heißt nicht, dass das andere falsch sein muss. Stellen wir uns zum Beispiel einen vor, der behauptet, man dürfe nie unter keinen Umständen Kleider tragen. Ohne Zweifel hätte, wer eine solche Ansicht vertritt, Unrecht. Aber auch wenn man einen Satz umkehrt, wird er nicht richtig. Ein Mensch ist also auch dann ein Mensch, wenn er keine Kleider trägt. Daraus kannst du zweierlei lernen. Erstens, dass dein Problem kein prinzipielles Problem ist und zweitens den Unterschied zwischen der unbestimmten und der bestimmten Negation. Geh zur Hölle, du Schwätzer, her mit meinem Zeug oder ich schlag dich tot. Loslassen. Her mit dem Zeug. Loslassen. Her mit dem Zeug. Loslassen, sage ich. Wenn du es wagst, mich noch einmal anzurühren, weißt du, was ich dann mache? Dann rufe ich den höchsten Gott des Schicksals an und du stirbst auf der Stelle. Zum zweiten und zum letzten Mal. Tu es doch. Ich habe dich gewarnt. Umso besser, wenn ich tot bin. Tot oder lebendig, was macht das schon für einen Unterschied? Wenn ich tot bin, brauche ich wenigstens keine Kleider mehr. Hinterher wird es dir leid tun. Ach was. Ohne meine Sachen ist mir alles gleich. Ohne Schirm im Regen herumlaufen, wozu denn? Und mein Bündel ist auch verloren. 7 Lot Zucker waren drin und 2 Pfund Datteln. Gut, du hast es nicht anders gewollt. Wenn dir deine Datteln wichtiger sind als das eigene Leben, dann fort mit Schaden. Alles Schwindel. Ruhe. Ich muss mich konzentrieren. Der Himmel ist blau, die Erde ist gelb. Die Welt ist wüst und durcheinander. Auf und unter gehen Sonne und Mond. Nur die Sterne rühren sich nicht. Chuang-Chu, der Patriarch von Yuan, beschwört dich zu erscheinen. Großer Gott des Schicksals. Der Himmel ist blau, die Erde gelb. Der Patriarch beschwört dich. Himmel, Donner, Wetter, großer Gott! Er will nicht. Ich begreife nicht, warum es diesmal nicht klappt. Habe ich etwas falsch gemacht? Vorhin ist er doch auch erschienen. Weißt du, warum ich dir so lange zugehört habe? Weil ich eine Vorliebe für die Verrückten habe. Manchmal unterhalte ich mich stundenlang mit ihnen. Sie kommen zu mir in meine Werkstatt. Und während ich ein paar Schuhe sohle, höre ich ihnen zu. Aber jetzt ist es genug. Die Sonne sinkt schon. Es wird kühler. Und ich habe keinen Fetzen am Leib. Du willst mit meinen Sachen nicht herausrücken, weil du ein Dieb bist und weil du spinnst. Gut. Ich will dir sagen, was ich mache. Ich nehme dir deinen Rock ab und das Pferd dazu. Dann reite ich zu meinen Verwandten und du kannst meinetwegen meine Datteln aufessen und dir einbilden, du wärst ein Weiser. Ich zähle bis drei. Dann gehe ich dir an die Gurgel. Hast du mich verstanden? Das ist doch nicht dein Ernst. Eins. Weißt du, was ich hier habe? Zwei. Das ist eine Trillerpfeife. Drei. Au! Was soll das? Gleich wird ein Gendarm hier sein. Ein Gendarm? Hier? Halt! Mitten in der Wildnis? Halt! Halt! Halt! Halt! Keine Bewegung. Stehen bleiben. Haltet den Dieb. Ich hab ihn schon. Nicht locker lassen. Ich komme. Siehst du, das hast du davon. Sehr gut. Hände her. Was? Du sollst deine Hände ausstrecken, damit ich dich fesseln kann, du Lumpenhund. Was soll das heißen? Was das heißen soll? Das soll heißen, dass wir dich erwischt haben, mein Bester. Erst rufe ich euch zu Hilfe und dann wollt ihr mich festnehmen? Was sagst du da? Ich bin es, der euch gerufen hat. Mit meinem Trillerpfeifchen. Das verstehe ich nicht. Erst stiehlt er diesem armen Teufel seine Kleider und dann pfeift er den Gendarmen. Schön blöd. Nicht nur die Kleider hat er mir geklaut. Auch mein Schirm, mein Bündel. Es waren 7 Lot Zucker darin. Alles der Reihe nach. Erst der Verhaftete, dann der Zeuge. Ich will euch alles erklären. Also, ich komme hier vorbeigeritten und finde diesen Toten hier im Sand. Was für einen Toten? Er bildet sich ein, ich wäre gestorben, und zwar vor 500 Jahren. Sehr verdächtig. Als ich vorbeikam, war er jedenfalls tot. Ich sah seinen Schädel im Sand und habe ihm das Leben gerettet. Einem Toten das Leben gerettet? Wie denn? Ich habe den großen Gott des Schicksals angerufen. Und auf meine Bitten hin hat er diesen da von den Toten auferstehen lassen. Ach so, und dann? Kaum war er wieder lebendig, da ist er über mich hergefallen und hat mich beschimpft und hat behauptet, ich hätte ihm seinen Lumpenkram gestohlen. Was heißt hier Lumpenkram? 7 Lot Zucker, 2 Pfund Datteln und ein Schirm. Von meinen Kleidern ganz zu schweigen. Schaut mich an, Wachtmeister, sehe ich aus wie ein Dieb. Man kann dem Menschen ins Gesicht sehen, aber nicht ins Herz. Irgendwie kommt ihr mir bekannt vor. Aber woher soll ich wissen, wer hier lügt und wer die Wahrheit sagt? Das Beste wird sein, wir gehen alle miteinander auf die Wache. Ausgeschlossen, das kommt gar nicht in Frage. Ich befinde mich auf dem Weg zum König von Shi. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Jetzt auf einmal hat es eilig. Erlaubt mir eine Frage. Seid ihr nicht Chuang-Chu, der Weise? Jawohl, der bin ich. Chuang-Chu, der Patriarch aus Yuan. Ich habe nie die Ehre gehabt, euch zu begegnen. Aber mein früherer Hauptmann hat sehr oft von euch gesprochen, Meister. Ich gebe zu, nicht alle Gendarmen sind weise. Und nicht alle Weise sind Gendarmen. Aber es kommt vor, dass sich das eine zum anderen fügt. Vielleicht öfter, als ihr denkt. Jedenfalls war mein früherer Hauptmann ein großer Bewunderer eurer Lehren. Wie oft hat er abends auf der Wache eure Schrift über das Verschwinden des Unterschieds zitiert. Einige Stellen weiß ich auswendig, weil sie mir so gut gefallen. Zum Beispiel, wo Leben ist, da ist auch Tod. Und wo Tod ist, da ist auch Leben. Der Schritt vom Möglichen zum Unmöglichen ist unmerklich klein. Und unmerklich klein ist der Schritt vom Unmöglichen zum Möglichen. Und so weiter. Was für ein glänzender Stil. Ja, ja. Was für ein wunderbares Werk. Jeder Gendarm sollte es lesen, pflegte mein früherer Hauptmann zu sagen. Philosoph müsste man sein. Wieso? Ein Philosoph braucht nur den Mund aufzutun und wenn man ihm zuhört, weiß man nach einer Weile nicht mehr, ob man tot oder lebendig ist. Am Schluss steht man da wie ich. Ohne Datteln, ohne Kleider, ohne Schirm. Und wenn ein Gendarm kommt, verbeugt er sich. Meister vorn und Meister hinten, heißt es dann. Statt dass der Halunke eingesperrt wird, lässt man ihn laufen. Was für ein glänzender Stil. Und ich, der Schuster Yang, bin der Dumme. Es ist spät geworden, Wachtmeister, und ich muss sehen, wie ich weiterkomme. Das könnte dir so passen. Du reitest fort und ich bleibe hier, ohne Hemd und ohne Schirm. Das kann er mir nicht antun. Seht mich doch an, Herr Gendarm. Allerdings, unter diesen Umständen, das ist eine schwierige Sache. Sagt selber, Meister, das geht nicht. Wie soll ich sagen, ihr seid doch mit allem versehen, was zu einer weiten Reise nötig ist. Nicht gerade reichlich, aber besser als er. Vielleicht möchtet ihr ihm etwas abgeben, damit er sich bedecken kann. Nichts würde ich lieber tun, denn es war nicht die Natur, die mich mit diesen Kleidern ausgestattet hat. Daher könnte ich sie ohne weiteres ablegen. Doch bin ich, wie bereits erwähnt, auf dem Wege zum Hof des Königs von Qi. Dort aber kann ich nicht ohne Kleider erscheinen. Und ebenso wenig kann ich diesem da einen Teil davon geben. Denn wie sehe es aus, wenn ich dem König im Rock, aber ohne Hemd, oder im Hemd, aber ohne Rock unter die Augen trete? Ihr habt recht. Halt! Halt! Haltet den Dieb! Er ist auf und davon mit meinem Pferd! Seht ihr jetzt, wer hier der Strauchdieb ist? Jedenfalls sind wir ihn los. Aber ohne mein Pferd bin ich verloren. Wie soll ich zu Fuß in das Königreich Qi kommen? Ich will mein Pferd wieder haben. Vor allem dürft ihr die Gelassenheit nicht verlieren. Die Gelassenheit ist wichtiger als das Pferd. Denn ohne Gelassenheit könnt ihr den Pfad der Weisheit nicht finden. Geh zum Henker mit deiner Gelassenheit. Ein Schmetterling müsste man sein. Eines Tages träumte mir, ich sei ein Schmetterling. Ich schwebte hierhin und dorthin, wie es mir gefiel. Ihr seid kein Schmetterling, sondern ein Gendarm. Und ein Gendarm hat dich zu träumen. Er hat die Diebe zu verfolgen und zu fangen, verstanden? Das ist leicht gesagt, aber wie soll ich ihn einholen, da er ein Pferd hat und ich nicht? Dann sagt mir wenigstens, wie ich zur nächsten Herberge komme. Es wird schon dunkel. Das Beste ist, ihr wandert die Nacht durch. Denn es gibt hier in unserer Gegend weit und breit keine Herberge. Dann verlange ich, zu eurer Wache geführt zu werden. Das ist unmöglich. Warum soll das unmöglich sein? Ich kann euch nicht auf die Wache bringen, denn ihr habt euch nichts zu Schulden kommen lassen. Ich werde mich bei deinem Hauptmann beschweren. Das würde ich euch nicht raten. Er kennt mich und weiß meine Werke zu schätzen. Ihr habt es selber gesagt. Das war mein früherer Hauptmann. Der hatte viel für die Weisheit übrig. Aber er ist schon lange nicht mehr hier. Ein Posten auf dem Lande, das ist nichts für einen gelehrten Mann. Er ist befördert worden und in die Hauptstadt gezogen. Und wer ist an seine Stelle getreten? Mein jetziger Hauptmann liest keine weisen Schriften. Er sagt, man sollte alle Philosophen aufhängen. Deshalb rate ich euch, zieht eures Weges. Aber vorhin hast du meine Schrift zitiert, ein wunderbares Werk. Und jetzt willst du mir nicht einmal ein Nachtquartier verschaffen? Unter uns gesagt, ich neige den Ansichten meines früheren Hauptmanns zu. Aber mein früherer Hauptmann ist mein früherer Hauptmann. Und mein jetziger Hauptmann ist mein jetziger Hauptmann. Versteht ihr? Und somit wünsche ich euch gute Nacht und gute Reise. Er hat mich im Stich gelassen. Ohne Pferd. Ohne Obdach. Allein. In der Finsternis. Ohne Ranzen. Ohne Abendessen. Von allen guten Geistern verlassen. Oh, alte Angsthase, wo denkst du hin? Du bildest dir ein, du wärst allein auf weiter Flur, aber ein paar gute Geister sind immer in der Nähe, auch wenn du ihre Stimme nicht hörst. Ob wir dir freilich erscheinen oder ob wir dir nicht erscheinen, das ist eine andere Frage. Wir müssen uns das gründlich überlegen, denn es ist noch nicht lange her, da haben wir dir diesen Gefallen getan. Wir sind dir erschienen, weil du es warst, alter Narr, und weil wir etwas übrig haben für die Philosophie, wenn es auch mit deiner Philosophie nicht allzu weit her ist. Wir haben es uns überlegt. Wir werden dir nicht erscheinen. Wir denken nicht im Traum daran. Und wenn dir irgendetwas zustoßen sollte, zum Beispiel ein Sandsturm, dann verschone uns gefälligst mit deinen Bitten und Beschwörungen. Ich hätte vielleicht lieber den Mund halten sollen. Ein Sandsturm. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ich fürchte mich. Ich kann nicht mehr. Großer Gott, womit habe ich das verdient? Wird man nie seine Ruhe haben? Wie oft wirst du mich noch rufen, Chuang-Chu, elender Wurm? Glaubst du, ich habe nichts anderes zu tun, als mich mit deinem kümmerlichen Los zu beschäftigen? Diesmal, erhabener Gott des Schicksals, habe ich dich aus Versehen gerufen. Könntest du dafür sorgen, dass dieser ekelhafte Sandsturm aufhört? Man versteht ja sein eigenes Wort nicht mehr. Wenn du mich nur gerufen hast, elender Wicht, damit ich dir gut Wetter mache. Nein, nein, das ist es nicht. Es handelt sich um etwas ganz anderes. Ich sitze hier in der Finsternis und kann nicht weiter. Denn der Schuster Yang, den du heute Mittag von den Toten hast auferstehen lassen, hat mir mein Pferd gestohlen. Bitte gib mir mein Pferd zurück. So ein Rüpel, so ein Egoist. Schreit hier herum und ruft den Gott des Schicksals an. Und worum handelt es sich? Um einen alten Karrengaul. Was geht mich dein Pferd an? Das ist die Höhe. Und außerdem fehlt mir mein Ranzen. Wenn du nicht von allen guten Geistern verlassen bist, Zhuangzu, dann höre mir jetzt gut zu. Du solltest wirklich nicht so viel Aufhebens machen. Ein Ranzen ist schließlich nur ein Ranzen. Aber das Schicksal ist das Schicksal. Spaß. Aber in meinem Ranzen waren alle meine Schriften. Unersetzliche Handschriften. Über die Weisheit des Verschwindens, über den Unterschied, über die Lehre von der Einheit des Verschiedenen. Ich will meine Handschriften wiederhaben. Die Bücher sind nicht das Wichtigste im Leben. Manchmal kommt es auf die Bücher an, manchmal sind sie überflüssig. Die Ameisen haben ihren Ameisenhaufen, die Bäume haben ihr Laub, aber die Wüste und der Schnee sind wie unbeschriebene Blätter. Und wie ist es mit dem Menschen? Urteile selbst? Großer Gott, ich habe es satt. Die Weisheit hängt mir zum Hals heraus. Ich wollte, ich wäre tot. Dann säße ich nicht hier in der Dunkelheit, ohne Pferd, ohne Ranzen. Also gut. Ich will dir deine Bitte gewähren, schon damit ich endlich meine Ruhe habe. Du gibst mir mein Pferd und meinen Ranzen wieder? Nein, ich werde dich von deinen Sorgen erlösen, damit du endlich den Mund hältst. Was? Du hast selber gesagt, ich wollte, ich wäre tot. So habe ich es nicht gemeint. Ich flehe dich an, erhabener Gott des Schicksals, verschone mich. Du brauchst keine Angst zu haben. Es tut nicht weh. Nein, ich will nicht. Die Würmer werden mich fressen. Wo Leben ist, da ist doch Tod. Und wo Tod ist, da ist doch Leben. Aber weil du es bist, will ich eine Ausnahme machen. Damit ich die Würmer nicht kriegen, sollst du blank und sauber aussehen, als wärst du schon 500 Jahre lang tot. Ich will nicht. Ich will nicht. Fürchte dich nicht. Du bist müde. Du wirst einschlafen und träumen, du seist ein Schuster. Oder ein Schmetterling. Manchmal glaube ich fast, der verdammte Klepper führt mich im Kreis herum. Diese Kälte dringt einem durch Mark und Bein. Wenn das so weitergeht, werde ich erfrieren. Wenn ich wenigstens eine Decke hätte. Ich kann nicht mehr, ich bin todmüde. Ich werde ein wenig ausruhen, es kann nicht schaden. Hey! Ist hier jemand? Weit und breit kein Mensch. Allmählich habe ich es satt, der Schuster Yang zu sein und splitternackt durch diese wüste Gegend zu reiten, auf einem gestohlenen Pferd unterwegs zu meinen Verwandten. Gendarm müsste man sein. Bei einem schönen Feuerchen in der Wachstube sitzen und träumen. Das wäre jetzt das Richtige. Was denn? Ein Haufen Kleider, ein altes Hemd, ein Rock? Dünn und abgeschabt, aber besser als nichts. Glück muss der Mensch haben. Ja, ja, der Schritt vom Unmöglichen zum Möglichen ist unmerklich klein. Hier liegt noch etwas herum, etwas Hartes. Ein Totenschädel. Wie der wohl hierher kommt. Er ist ganz blank und sauber. Sicher ist er schon lange tot, der arme Teufel. Was den wohl hierher gebracht hat? Bist du verhungert? Erfroren? Hast dich am Ende selber umgebracht, alter Feigling. Oder bist du an der Dummheit zugrunde gegangen? Klingt hohl. Keine Antwort. Ich glaube, ich bin hier der Dumme. Wer denn sonst? Ein toter Mann ist ein toter Mann. Ein toter Mann kann nicht reden. Sie hörten Der tote Mann und der Philosoph. Hörspiel frei nach Lösün von Hans Magnus Enzensberger. Es sprachen Chuan Chu, der Philosoph, Bernhard Minetti. Gottes Schicksals Henning Schlüter. Toter Mann Otto Sander. Gendarm Wolf Riedel. Geisterstimmen Christa Lorenz und Monika Ogorek. Musik Helge Jörns. Regie Manfred Marchfelder.